Viertens, das Rätsel Einhard ist psychologischer Natur. Dass es Professor Heimpel gar nicht so leicht geworden ist, meine Thesen vernichtend zu widerlegen, bezeugen seine matt atmenden Ausführungen an der Stelle, wo er einen Spezialfall, nämlich Einhard, zur Sprache bringt. Töne der Resignation klingen durch den Raum und der etwas enttäuschte Leser muss sich von Professor Heimpel aufmuntern lassen, nicht verzagen, wenn wir, ermuntert Professor Heimpel, nur eine vernünftige Behandlung des Textes im Zusammenhalt mit der Unzahl anderer Nachrichten walten lassen, so kann man beispielsweise das Todesjahr Karls zweifellos bestimmen. Aber hier ist Professor Heimpel unbewusst eine Vertauschung des vorliegenden Problems unterlaufen. Es handelt sich ja bei der Vita Karoli ganz und gar nicht darum, dass man etwa unter Heranziehung aller möglichen anderweitigen Nachrichten Karls Todesjahr oder Dauer seiner Regierungszeit bestimmen könne, sondern das Problem liegt fest im Rahmen der Vita selbst beschlossen. Um die Angaben der Vita selbst, beziehungsweise um das rätselhafte Fehlen von gewissen Angaben in der Vita handelt es sich. Das Problem heißt mit anderen Worten klipp und klar, Einhard als Schriftsteller, genauer seine Psyche, ist ein Rätsel. Und dieses Rätsel besteht in Einhards grandioser Unwissenheit. Unwissenheit in Bezug auf Daten und Dinge, von denen die Spatzen auf den Dächern der Kaiserpfalz sachverständige Weisen pfiffen. Dass Einhard nicht bis 100 zählen konnte, sei ihm verziehen. Er befindet sich diesbezüglich in lauter guter Gesellschaft, denn bekanntlich gab es im Mittelalter eine merkwürdige Krankheit, die noch dazu epidemisch grassierte, partielle arithmetische Gehirnlähmung. Aber Einhard hätte sich doch wirklich nicht so entzückend dumm stellen sollen, dass er jammert, trotz aller erdenklichen Nachforschungen habe er, Gott sei's geklagt, über Jahr und Ort von Karls Geburt nichts, rein gar nichts in Erfahrung bringen können. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Als Karl geboren wurde, brauchten wirklich keine Astronomen und Kalendermacher mit Sextanten, keine Geographieprofessoren mit Atlanten, keine Uhrmacher mit Chronometern an seiner Wiege versammelt zu sein, um im Schweiße ihres Angesichtes festzustellen, in welchem Jahr und an welchem Orte unseres Planeten das bemerkenswerte Ereignis der Geburt des erlauchten Königssohnes erfolgte. Professor Heimpel meint zwar, so hätte es sein müssen, damit Einhard bei seinen krampfhaften Nachforschungen etwas erfahren hätte. Ich bedauere, mit unzähligen meiner Mitmenschen anderer Ansicht zu sein. Fünftens. Die Frage der materiellen Möglichkeit einer universalen Fälschungsaktion. Professor Heimpel will anscheinend vor allen Dingen deshalb an die Möglichkeit einer systematischen Geschichtsfälschung nicht glauben, weil es ihn physisch unmöglich dünkt, dass Abertausende von Urkunden und Kodizes fabriziert sein könnten. Diese Möglichkeit will nicht in seinen Verstand hinein, so etwas geht ihm denn doch über das Menschenmögliche hinaus, denn man bedenke, wirft er ein, alle diese Fabrikate mussten doch auch mit den Spuren des Alters versehen werden. Professor Heimpel darf versichert sein, Papier und Pergament kunstvoll mit Spuren des Alters und der Zerstörung zu schmücken, ist eine kinderleichte Arbeit für einen diesbezüglichen Fachmann natürlich. Hat sich andererseits Professor Heimpel noch niemals über die erstaunliche Jugendfrische gewundert, die so viele tausendjährige Urkunden sich bis in unsere Tage hinein bewahrt haben? Was nun die Zeitdauer der Verfälschungskampagne anbetrifft, so ist es wirklich unsinnig, sich vorzustellen, eine solche Aktion könne in 10 bis 20 Jahren gleichsam als Nebenbeschäftigung erledigt werden. Die Kurie arbeitete damals auf lange Sicht, wie sie es übrigens immer tut. Ich habe daher schon immer betont, dass die humanistische Aktion sich über einen Zeitraum von mindestens einem Jahrhundert erstreckte. Im Einzelnen kann ich mich an dieser Stelle über den Anlass und den Verlauf der Aktion leider nicht auslassen. Ich muss dafür auf ein künftiges Ergänzungsheft verweisen. Am Strande des Tiberflusses haben also nicht gelegentliche Zusammenkünfte von etwa 10 bis 20 Fälschergenossen stattgefunden, sondern eine dauernd neu aufgefüllte gelehrte Armee von rund 1000 Mann, die sich auf die einzelnen Klöster und sonstige Fälschungsfilialen des gesamten Abendlandes verteilt, hat die von Rom geleitete Riesenaufgabe der Umfälschung der mittelalterlichen Geschichte bis ins Kleinste und Nebensächlichste zu bewältigen gehabt. Ist nun meine Sache eine schon jetzt verlorene? Professor Heimpel behauptet es frisch weg. Nur schade, dass der wissenschaftliche Weltlauf in einer unbegreiflichen Eigensinnigkeit auf solche diktatorischen Behauptungen gar nichts gibt. Als Historiker sollte Professor Heimpel diese Eigensinnigkeit bekannt sein. Von Behauptungen lässt sich der wissenschaftliche Weltlauf also nicht beeinflussen. Er steht vielmehr unter der vorwärtstreibenden Dynamik gewisser fundamentaler Energien. Dass solche Energien, solche Grundwahrheiten in meinem System tatsächlich vorhanden sind, dürfte manchem, der meine Schriften oder vielleicht nur die kurze Entgegnung gelesen hat, eingeleuchtet haben. Noch kämpfe ich unter schwierigen Verhältnissen diesen Kampf ganz allein. Ich warte auf den ersten Fachmann, der sich entschlossen zu meiner Sache stellt. Vielleicht lebt er jetzt noch als Student in einer deutschen Universitätsstadt. Ihm reiche ich im Geiste die Hand.